Wissenschaft, der Podcast. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Klassenkampf und Wissenschaft. Wir wollen in diesem Podcast die brennenden Fragen der kommunistischen Bewegung diskutieren und vertiefen und natürlich auch unsere Klärungsergebnisse als kommunistische Partei vorstellen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frauen- und Geschlechterfrage. Mein Name ist Lorenz, ich werde heute vor allem moderieren und mit dabei habe ich heute Sophie. Hallo Sophie. Ja, hallo. Ich habe in den vergangenen Monaten an dem Text zur Frauen- und Geschlechterfrage mitgearbeitet, der in dem Theorieorgan der Kommunistischen Partei in Klassenkampf und Wissenschaft veröffentlicht wurde. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen über die wichtigsten Inhalte sprechen werden, also im Prinzip ausgehend von der Vergangenheit und den Ursachen der aktuellen Lage, darüber, wie die Situation heute ist und natürlich auch, was das für die Zukunft, also für unsere Strategie und Taktik, für unsere Praxis bedeutet. Magst du vielleicht einmal kurz darstellen, mit was für einem Problem wir es hier genau zu tun haben? Also wie lässt sich die Lage der Frauen in Deutschland gerade konkret beschreiben? Ja, also ich werde jetzt vielleicht so ein paar Zahlen nennen und wir gehen jetzt ja später nochmal genauer dann drauf ein, was das eigentlich bedeutet und wie wir das einordnen. Ich denke, vieles davon ist eigentlich bekannt, ne? Also Frauen arbeiten im Vergleich zu Männern einfach für niedrigere Löhne und unter schlechteren Arbeitsbedingungen. Auch viel öfter in Teilzeit. Also diese Zahlen sind, finde ich, echt sehr deutlich, dass einfach rund 50% der erwerbstätigen Frauen in Teilzeit arbeiten und im Vergleich dazu eben nur 13% der Männer. Und das sind ja letztendlich die Ursachen dafür, dass, das hat jetzt auch eine neue Veröffentlichung vom DGB gezeigt, dass einfach über die Hälfte der arbeitenden Frauen einfach nicht in der Lage ist, langfristig allein von ihrem Einkommen zu leben. Und das führt letztendlich einfach zu einer Abhängigkeit bei vielen Frauen. Das betrifft vor allem auch Mütter, also ja, gerade wenn Kinder geboren werden, arbeiten Frauen einfach auch mehr im Haushalt. Und wenn sie alleinerziehend sind, dann befinden sie sich nochmal in einer besonders prekären Lage. Das alles wird natürlich krass verschärft, auch nochmal durch den Sozialabbau, den wir gerade erleben. Die Kosten für Kinderbetreuung werden in vielen Regionen erhöht, wenn es überhaupt genug Plätze gibt. Ja, und ich würde auch sagen, dass sich so die Geschlechterverhältnisse nochmal besonders krass zeigen an den Zahlen zur Gewalt gegen Frauen. Na, da muss man ja auch davon ausgehen, dass diese Zahlen eigentlich in Wirklichkeit nochmal höher sind. Aber wir wissen zum Beispiel, dass ungefähr 2/3 aller Frauen in ihrem Leben irgendwie sexuelle Belästigung erfahren. Und auch bei den Opferzahlen zu häuslicher Gewalt und Partnerschaftsgewalt sieht man eben, dass die Opfer überwiegend Frauen sind. Okay, ich denke, es ist deutlich, dass die reale Gleichstellung von Frauen heute noch ziemlich weit entfernt ist. Warum ist es jetzt aber nötig, was wir gemacht haben, monatelang intensiv an dem Thema inhaltlich zu arbeiten und nicht einfach diese Probleme für sich zu nehmen und sich einfach in die Kämpfe zu stürzen? Ich denke, wir sehen schon, dass es einfach sehr verschiedene Positionen und ja theoretische Unklarheit in wichtigen Fragen bei diesem Thema gibt. Nicht nur, aber auch in der kommunistischen Bewegung. Und wir gehen einfach davon aus, dass Theorie und Praxis untrennbar zusammengehören. Und das heißt einfach, dass wir auch eine inhaltliche Klärung brauchen, um bewusste, zielführende Praxis auch haben zu können. Und natürlich muss diese Theorie, diese inhaltliche Klärung, die wir jetzt vorgenommen haben, sich dann auch wieder an der Praxis beweisen. Und die Praxis muss dann zeigen, ob wir vielleicht Fehler gemacht haben. Oft wird sich, wenn dieses Thema diskutiert wird, also Frauen- und Geschlechterfragen, auf eine Art von feministischer Theorie und Praxis bezogen. Also wir setzen uns damit auch in dem Text kritisch auseinander und denke, da gehen wir später noch mal genauer drauf ein. Prinzipiell ist es einfach so, dass wir eben denken, dass diese Auseinandersetzung im Geschlechterverhältnis einfach selten mit einem wirklich wissenschaftlichen Anspruch geführt wird. So in dem Sinne, dass man eben wirklich verstehen will, was sind eigentlich die Ursachen? Und das ist ja einfach die Voraussetzung auch dafür, dass man wirklich was verändern kann dann nachhaltig und langfristig. Ich denke da jetzt zum Beispiel an einen neueren Text vom Komm-Aufbau. Der hat zwar den Anspruch einer marxistischen Betrachtung von Geschlecht, aber dann werden eben so Sachen behauptet wie, ja, welches Geschlecht eine Person hat, das weiß sie eigentlich selbst am besten. Und das sehen wir auf jeden Fall anders. Also da gehen wir dann auch gleich nochmal drauf ein. Oder ein anderes Beispiel wäre so diese Auffassung, die bei Perspektive Kommunismus auch vertreten wird, dass die Arbeiterinnen von einer doppelten Ausbeutung betroffen wären. Und daraus wird dann irgendwie geschlussfolgert, dass man einen Frauenkampf gegen das Patriarchat und den Kapitalismus führen müsste. Und auch das finden wir falsch. Also man kann das nicht so nebeneinander stellen, Patriarchat und Kapitalismus als zwei Teile des Frauenkampfes sozusagen. Ja, also unser Fokus ist jetzt hier aber nicht, dass wir uns an bestimmten Positionen abarbeiten, sondern es geht jetzt schon darum, dass wir unseren eigenen Standpunkt formulieren, klar machen, und daran sollte dann eben sich auch unsere Kritik an solchen Positionen zeigen. Ja, eine Schwierigkeit, die wir jetzt natürlich haben in dieser Diskussion, ist, dass diese Debatte um Geschlecht oft ziemlich hitzig und moralisierend, man kann fast schon sagen, populistisch geführt wird. Also es werden einfach nicht so viel sachliche Argumente ausgetauscht, sondern es geht dann oft eher um irgendwie moralische Verurteilungen oder es wird sogar Betroffenheit als Argument benutzt. Ja, und dem wollen wir eben einen wissenschaftlichen Ansatz entgegenstellen. Das heißt, wir wollen einfach ja klare Definitionen und Argumente machen und die dann eben auch zur Diskussion stellen. Und wir kritisieren zwar grundsätzlich schon die bürgerliche Wissenschaft, wie sie jetzt heute in den Universitäten stattfindet, aber das heißt eben nicht, dass wir den Anspruch auf Erkenntnis aufgeben würden. Also wir gehen schon davon aus, dass es eine objektive Wahrheit gibt, die man auch benennen und erkennen kann. Und da würden wir uns auf jeden Fall abgrenzen von dem, was so teils in der feministischen Wissenschaftskritik passiert, wo man dann irgendwie sagt, ja, ist eigentlich alles eine Frage der Perspektive und es gibt irgendwie nur verschiedene subjektive Sichtweisen. Genau, und vielleicht nochmal so grundsätzlich, also wir kritisieren einfach feministische, queerfeministische Ansätze insgesamt, weil wir denken, dass sie nicht in der Lage sind, die Befreiung der Frau, die sie ja eigentlich versprechen oder fordern, auch wirklich umzusetzen. Und das liegt einfach daran, dass die feministischen oder queerfeministischen Ansätze nicht die entscheidenden Ursachen der aktuellen Geschlechterverhältnisse und der Lage der Frau erkennen und dementsprechend eben auch keine tragfähige Praxis und Strategie dagegen entwickeln können. Okay, also die Debatte, wie sie gerade geführt wird in der kommunistischen Bewegung und weitergefasst in der linken, sich als feministisch bezeichnenden Bewegung, ist offensichtlich sehr diffus und inhaltlich nicht auf einem Stand, wo wir sagen würden, da kann man jetzt einfach nahtlos dran anknüpfen und eine Praxis daran entfalten, sondern es ist wichtig, da jetzt gewisse Grundpositionen zu verstehen, herauszuarbeiten, um daran eine Praxis entwickeln zu können, die auch wirklich auf das Ziel der Befreiung der Frau und der Arbeiterklasse am Ende ausgerichtet ist. Ich denke, wir gehen da ja später nochmal auf die einzelnen Abweichungen oder verschiedenen Theorien ein und entwickeln daran eine etwas konkretere Kritik. Ich würde vielleicht einmal nochmal kurz fragen, gerade in Bezug auf das Geschlecht werden ja aktuell viele Begriffe durcheinander geworfen. Man kennt es vielleicht Gender, Sex, Geschlechtsidentität, biologisches, gelebtes, soziales, zugeschriebenes oder zugewiesenes Geschlecht. Der Text steigt ja mit einem Absatz über das Geschlecht ein. Kannst du vielleicht einmal kurz so grundlegen, was heißt das dann konkret? Was ist ein Mann und was ist eine Frau? Vielleicht mal salopp gesagt. Angesichts von diesen vielen verschiedenen Begriffen, die ja auch oft dann unterschiedlich verwendet werden von verschiedenen Personen oder Gruppen, machen wir eine Unterscheidung zwischen Geschlecht, biologischem Geschlecht also, und andererseits der Geschlechterrolle. Also das Geschlecht, das definieren wir ausgehend von der biologischen Funktion. Also das ist einfach der Zweck Fortpflanzung. Das gilt ja nicht nur für Menschen, sondern auch bei Tieren oder auch bei Pflanzen gibt's einfach diese Veranlagung von Organismen zur Produktion von speziellen Gameten, also Geschlechtszellen. Und damit einher geht dann eben die Veranlagung dazu, eine von zwei komplementären Funktionen bei der Fortpflanzung zu übernehmen, ne? Wenn wir von männlich und weiblich sprechen, dann ist das einfach erstmal nur diese Veranlagung eines Körpers, dass er in der Lage ist, gegebenenfalls mit dem anderen Geschlecht ein Kind zeugen zu können. Und damit ist dann auch natürlich die Tatsache verbunden, dass weibliche Menschen durch Schwangerschaft und Geburt anders als männliche beansprucht sind, also einfach mehr Zeit, mehr Belastung das für sie bedeutet und sie einfach zeitweise eingeschränkt sind dadurch. Genau, und das biologische Geschlecht ist jetzt nicht immer auf den ersten Blick total offensichtlich. Also ne, wir nutzen im Alltag einfach eine wahnsinnige Vielfalt von Merkmalen, wie zum Beispiel die Stimmlage oder der Haarwuchs von einer Person, um auf das Geschlecht von diesem Menschen zu schließen. Und das gelingt ja auch meistens im Alltag, ist ja auch ja historisch wichtig gewesen für die Menschheit. Und dass es in dem Bereich einfach auch Uneindeutigkeiten gibt, das stellt jetzt nicht die Existenz von diesen zwei biologischen Geschlechtern in Frage. Diese Fortpflanzung funktioniert einfach auf der Basis von einem binären System, von genau zwei Geschlechtern, die nur miteinander sich fortpflanzen können. Es ist jetzt natürlich auch möglich, dass es bei einzelnen Menschen eine Abweichung davon gibt. Also es gibt intergeschlechtliche Menschen, bei denen eben diese Zuordnung als männlich oder weiblich nicht eindeutig möglich ist. Das betrifft letztlich nur sehr wenige Menschen. Da gibt es so unterschiedliche Zahlen, die teilweise auch ziemlich hoch sind, weil man alle möglichen Merkmale, die jetzt nicht als typisch männlich oder typisch weiblich gesehen werden, dann schon als Kriterium für Intergeschlechtlichkeit nimmt. Was auf jeden Fall für uns klar ist, ist, dass es sich dabei nicht um ein drittes Geschlecht handelt, was jetzt eine eigene Funktion bei der Fortpflanzung erfüllen würde. Und was für intergeschlechtliche Menschen lange ein Problem war, ist, dass häufig es Operationen gab, die so kurz nach der Geburt durchgeführt wurden, um eben die Geschlechtsorgane anzupassen an diesen männlichen oder weiblichen Normzustand sozusagen. Das ist inzwischen verboten seit einigen Jahren. Was aber weiterhin ein Problem für intergeschlechtliche Menschen sein kann, ist die große Bedeutung, die Geschlecht in der Gesellschaft, in der wir leben, hat. Also es ist ja so, dass allein die Frage, ob ein Mensch als Mann oder Frau kategorisiert wird, heute in vielen gesellschaftlichen Bereichen wichtig ist. Und dabei gibt's eben auch bestimmte Normen, wie denn Männer und Frauen zu sein haben. Und das ist natürlich ein besonderes Problem für diejenigen, die von diesen Normen abweichen. Wenn wir jetzt heute von Mann und Frau sprechen, dann meinen wir eben nicht nur das biologische Geschlecht, sondern wenn wir an Männer und Frauen denken, dann ist es immer auch mit Geschlechterrollen verbunden. Mit Geschlechterrollen meine ich Normen, Zuschreibungen, Ideale, Erwartungen und ja, einfach all das, was Menschen heute auf Grundlage von ihrem biologischen Geschlecht zugeschrieben wird und von ihnen erwartet wird. Ja, und diese Geschlechterrollen, die haben schon einen klaren Bezug auch zum biologischen Geschlecht. Also wir können die Geschlechterrollen nicht ohne das biologische Geschlecht verstehen. Aber das Wichtige für uns ist eben, dass sich diese Geschlechterrollen nicht einfach nur aus dem biologischen Geschlecht ableiten lassen, sondern dass der entscheidende Grund eigentlich für die Entstehung von Geschlechterrollen ist die Funktion und die Rolle, die das biologische Geschlecht in einer bestimmten Gesellschaft, in einer bestimmten Produktionsweise einnimmt. Und was das bedeutet, da kommen wir gleich dazu. Ich möchte jetzt noch mal kurz was ja sagen. Also ich denke, an der Stelle sollte eigentlich schon klar sein, dass wir keine reaktionären, sexistischen Positionen vertreten. Aber ich möchte es trotzdem noch mal explizit sagen, weil ich mit diesem Missverständnis schon rechne. Ja, also wir leiten aus dem biologischen Geschlecht eben nicht ab, dass man irgendeine bestimmte gesellschaftliche Rolle oder ein bestimmtes Verhalten erfüllen muss. Also wir sind ja gerade gegen diese Einschränkungen aufgrund des biologischen Geschlechts. Und das ist ja typisch für reaktionäre Vorstellungen, dass man da irgendwie Verpflichtungen draus ableiten will und diese Geschlechterrollen eben aufrechterhalten will. Und wir wollen ja gerade das Gegenteil. Also wir wollen eine Gesellschaft, in der diese biologische Tatsache des Geschlechts eben Menschen nicht einschränkt und in der es irgendwie nicht zur Unterdrückung, zur Benachteiligung oder Gewalt aufgrund des Geschlechts kommt und in der die Menschen eben auch nicht unter diesen Geschlechterrollen leiden müssen. Ja, und gerade weil das unser Ziel ist, müssen wir eben auch verstehen, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Frauen ganz konkret benachteiligt sind und in der es eben auch sehr starke Rollenbilder und Erwartungen gibt in Bezug auf Geschlechter. Und weder diese historische Entwicklung noch die heutige Situation lässt sich wirklich erklären, wenn man diese Existenz des biologischen Geschlechts einfach völlig leugnet. Und ja, wie gesagt, also ohne die Ursache der Benachteiligung zu verstehen, können wir sie auch nicht wirksam bekämpfen. Okay, du hast jetzt einmal die historische Entwicklung davon angesprochen. Wie kann man sich diese historische Entwicklung jetzt genau vorstellen? Also wie hat sie angefangen? Was würdest du sagen? Ja, also die entscheidende Situation, die wir uns da anschauen müssen, ist der Übergang von der sogenannten Urgesellschaft zur Klassengesellschaft. Also für das, was ich jetzt sage, stützen wir uns schon erstmal auf die Erkenntnisse von Engels auch und auch von Kollontai. Wir haben uns aber auch neuere Forschungen angeschaut, die eben im Großen und Ganzen diese Erkenntnisse einfach stützen. Also es kann sein, dass Engels bei einzelnen historischen Fragen in Details Fehler drin hatte, aber das stellt eben nicht seine Theorie von der großen Entwicklung sozusagen in Frage. Genau, und diese Situation in der Urgesellschaft können wir uns im Prinzip so vorstellen, dass ja Menschen leben in Gruppen zusammen und es ist einfach nicht möglich für den einzelnen Menschen überhaupt mehr Lebensmittel zu erarbeiten, zu produzieren, als er für seinen eigenen Lebensunterhalt braucht. Das heißt, in dieser Gruppe von Menschen sind einfach, es ist notwendig, dass alle sich beteiligen an der Nahrungsbeschaffung. Und es gibt überhaupt nicht die Möglichkeit, auf Dauer irgendwie Besitz anzuhäufen. Ist schwer, jemanden auszubeuten, ne? Wenn der nur so viel produzieren kann, wie er selber zum Leben braucht. Ganz genau. Das ist der Punkt, warum wir eben auch sagen können, dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine Klassengesellschaft gab. Das war einfach noch nicht möglich. Also was es gab, ist so eine gewisse Arbeitsteilung aufgrund des Geschlechts. Also Frauen sind einfach während der Schwangerschaft und Stillzeit insgesamt ein bisschen weniger mobil und eher an das Lager gebunden als die Männer. Aber das hat eben nicht dazu geführt, dass die Frauen jetzt dauerhaft in der Sonderstellung waren, sondern das war einfach für diese gewisse Zeit so. Aber abgesehen davon war es eben, wie gesagt, einfach notwendig, dass sie auch an der Beschaffung von Nahrungsmitteln genauso beteiligt waren wie alle anderen. Ja, also was ich auf jeden Fall betonen will, ist, dass man diese Zeit nicht idealisiert. Also das passiert ja auch manchmal, ne? Aber das war wirklich, muss man sich eigentlich wie ziemlich anarchische Zustände vorstellen. Auf jeden Fall gewaltvoll und ja auch nicht schön für alle, die irgendwie schwächer waren in der Gesellschaft. Aber es gab eben keine Klassenverhältnisse in dem Sinne. Also keine strukturelle Ausbeutung und Unterdrückung der einen Gruppe durch die andere. Genau, weil wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, ne, alle waren irgendwie gerade so in der Lage, ihr eigenes Leben zu sichern. Da war das nicht möglich, auf Dauer eine andere Gruppe auszubeuten. Ja, und die Unterdrückung der Frau ist jetzt in dieser Zeit entstanden. Und zwar gab es eben ja, wie ich schon gesagt habe, so diese tendenzielle biologisch bedingte Arbeitsteilung. Die hat aber erst im Zusammenhang mit dem Privateigentum und mit der Entwicklung der Produktivität dann wirklich zu einer Unterdrückung geführt. Ja, es ist dann eben mit der Zeit möglich geworden, dauerhaft auch ein Mehrprodukt zu erarbeiten. Also es entstand dann Ackerbau und Viehzucht und zunehmend auch Sesshaftigkeit der Menschen. Und erst da hat sich diese tendenzielle Arbeitsteilung aufgrund des Geschlechts dann nochmal verstärkt. Also die Frauen, die eben eh schon eher tendenziell sich am Lager aufgehalten haben, an einem festen Ort, waren dann eben eher für den Ackerbau zuständig und die Männer eben tendenziell eher für die Viehzucht. Die waren dann auch eher diejenigen, die irgendwie Handel getrieben haben oder auf ja Raubzüge gegangen sind. Und das hat eben auch dafür gesorgt, dass sie letztendlich die waren, die eher über das Vieh und auch dann über die Sklaven, die es dann erstmals gab, die Kontrolle hatten. Und das hat einfach zu einer Besserstellung der Männer im Vergleich zu den Frauen geführt, also zu einer gewissen Machtposition. Weil jetzt ist das möglich geworden, was wir gerade eben schon angesprochen hatten, dass eben dauerhaft Menschen andere Menschen ausbeuten. Also Sklaverei bedeutet ja einfach, dass eine Gruppe von Menschen für die andere arbeitet und ihren eigenen Lebensunterhalt quasi erarbeitet und dann noch ein Mehrprodukt darüber hinaus, was sich die Ausbeuter aneignen können. Und aufgrund von dieser Machtposition, in die die Männer gegenüber den Frauen eben gekommen sind, hat sich dann, so beschreibt Engels, das auch die patriarchale Familienstruktur entwickelt mit der Monogamie, die vor allem für die Frau gilt, und der Machtposition des männlichen Familienoberhaupts. Man kann also sagen, dass gleichzeitig mit der Erstehung des Privateigentums und der Klassen aufgrund der Arbeitsteilung die Unterdrückung der Frau entstanden ist. Was jetzt aber wichtig ist, ist, dass wir eigentlich jetzt schon nicht mehr von der Frau sprechen können, weil eben je nachdem, welcher Klasse eine Frau angehört, sich ihre Stellung sehr stark unterscheidet. Das war damals schon so, je nachdem, ob eine Frau eben den Sklaven oder den Herrschern angehörte. Das kann man auch im Feudalismus beobachten, je nachdem, ob eine Frau den leibeigenen Bauern angehört oder den adligen Feudalherren. Und das sehen wir auch heute noch im Kapitalismus. Ich weiß, dass wir da später noch drüber sprechen, aber ich finde, dass gerade in der historischen Anschauung wirklich besonders deutlich wird, wie wichtig es ist, einen klaren Begriff vom biologischen Geschlecht zu haben, um die Unterdrückung der Frau überhaupt verstehen zu können. Also es ist eigentlich absurd, überhaupt anmerken zu müssen, dass Frauenunterdrückung nicht ohne einen Begriff vom Geschlecht Frau verstanden werden kann. Aber naja, darauf laufen ja die heute präsenten postmodernen Theorien im Grunde hinaus, ne? Da kommen wir ja später auch noch drauf. Aber gut, die Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Wir leben heute im Kapitalismus und es haben sich auch andere gesellschaftliche Beziehungen herausgebildet. Was ist denn die Situation der Frauen im Kapitalismus heute? Wie hat die sich verändert? Ja, also ich würde sagen, der wichtigste Moment eigentlich im beginnenden Kapitalismus für die Stellung der Frau in der Gesellschaft ist, dass eben mit dem Aufkommen der industriellen Fabrikproduktion es möglich wurde, dass Frauen zunehmend zu Lohnarbeiterinnen wurden und ein eigenes Einkommen bekamen. Also das hat einfach die Teilhabe am gesellschaftlichen Produktionsprozess ermöglicht und damit ist eben auch die Voraussetzung der Unabhängigkeit der Frau geschaffen worden, dass sie eben unabhängig wird von der Arbeit im Haushalt, in diesen patriarchalen Familienstrukturen. Und infolgedessen ist nach und nach auch die rechtliche Situation angepasst worden. Also Frauen haben eben heute im Prinzip die gleichen Bürgerrechte wie Männer. Und das ist eben überhaupt erst möglich geworden dadurch, dass es eine massenhafte Einbeziehung der Frauen in die Lohnarbeit gab. Und auf der Grundlage hat sich dann eben auch eine schlagkräftige Arbeiterinnenbewegung entwickelt, die als Teil der Arbeiterbewegung eine sehr wichtige Rolle im Kampf um diese rechtliche Gleichstellung gespielt hat. Beispiele wären das Frauenwahlrecht oder auch die Zulassung der Frauen zum Studium und zu allen Berufen, dann später auch die Gleichstellung im Familienrecht. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass viele Formen der Diskriminierung von Frauen bekämpft und überwunden wurden. Und ja, wie gesagt, eben auch häufig unter entscheidender Mitwirkung der Arbeiterbewegung. Okay, die rechtliche Gleichstellung ist weitgehend umgesetzt, zumindest in Deutschland. Aber wir sehen heute ja immer noch, dass Frauen benachteiligt sind. Also das hattest du am Anfang ja schon einmal kurz erklärt. Sie verdienen weniger, übernehmen mehr schlecht oder gar nicht entlohnte Arbeiten und sind oft von Altersarmut betroffen. Ja, genau. Also es gibt weiterhin im Kapitalismus eine Unterdrückung der Frauen der arbeitenden Klasse. Also es ist einfach so, dass in der Lohnarbeit Frauen trotz der rechtlichen Gleichheit benachteiligt bleiben, einfach aufgrund ihrer biologischen Eigenschaft potenziell schwanger werden zu können und dann eben als Arbeitskraft ausfallen zu können. Das ist die Grundlage dafür, dass sie einen schlechteren Lohn erhalten und schlechtere Arbeitsplätze und unter schlechteren Arbeitsbedingungen arbeiten im Durchschnitt. Und da spielen natürlich auch diese immer noch existierenden Vorurteile gegen Frauen eine Rolle und auch diese Unsicherheit, die einfach Frauen ja immer noch anerzogen wird im Prinzip, also diese Geschlechterrollen, die spielen da sicherlich eine Rolle, aber die Ursache der Benachteiligung der Frauen ist eben nicht irgendwas, was nur in den Köpfen existiert, sondern es gibt eben eine objektive Grundlage und das ist eben die Tatsache, die wir erstmal anerkennen müssen, wenn wir eine Veränderung auch erreichen wollen. Dieses geringere Einkommen, was eben viele Frauen haben, das führt gerade in der Kombination mit den immer weiter steigenden Mieten und Lebenshaltungskosten dazu, dass die Frauen der Arbeiterklasse in eine Abhängigkeit geraten. Das sind nicht immer, aber eben doch sehr oft dann männliche Familienmitglieder, Väter, Partner, Ehemänner, können auch Chefs oder Vermieter sein. Und ja, diese Abhängigkeit ist einfach die Grundlage dafür, dass es Frauen sehr schwer ist, sich gegen Missbrauch, gegen Gewalt, gegen irgendwelche Formen der Ausnutzung zu wehren, weil sie eben in dieser abhängig sind, trotz aller rechtlichen Möglichkeiten. Und das macht sie so besonders verletzbar für geschlechtsspezifische Gewalt, für das Abrutschen in die Prostitution und so weiter. Ich habe ja schon diese Rolle von Familie und Haushalt kurz angesprochen. Also es hat sich auf jeden Fall verändert. Es gibt eben diese Auflösungstendenzen, die ich angesprochen habe, weil Frauen einfach nicht mehr im gleichen Maß von Männern abhängig sind wie früher. Aber diese Auflösungstendenzen in Bezug auf die Familie und den Haushalt, die können sich innerhalb des Kapitalismus nicht durchsetzen. Das liegt einfach daran, dass dieser Familienhaushalt in der Arbeiterklasse schon aus ökonomischen Gründen immer noch weit verbreitet ist. Also gerade wenn Kinder geboren werden, macht es aus finanziellen Gründen einfach Sinn, wenn die Person, die das niedrigere Einkommen hat, das ist wie gesagt meistens die Frau, dann eher zu Hause bleibt, zumindest nur in Teilzeit arbeitet. Und diese Situation ist einfach die logische Folge von einer Produktionsweise, in der Schwangerschaft und das Gebären von Kindern, was wie gesagt biologisch die Frauen einfach mehr Arbeitszeit kostet, nicht als gesellschaftlich wertvolle Arbeit anerkannt wird und dementsprechend auch honoriert wird. Okay, du hast es jetzt gerade so ein bisschen aufgeteilt. Also du meinst, dass es teils noch Überbleibsel der früheren Unterdrückung gibt, die sich ideologisch in den Köpfen der Leute weiterhalten, aber teils auch Ursachen für die weitere Schlechterstellung der Frau wirklich verwurzelt sind im heutigen Kapitalismus und dementsprechend auch nicht verschwinden können, weil der Kapitalismus eben selbst die materiellen Ursachen dieser Verhältnisse hervorbringt? Ja, ganz genau. Also ich habe ja jetzt schon auch wichtige Errungenschaften genannt. Also ich würde auch sagen, per se steht jetzt diese politische Gleichberechtigung jetzt auch erstmal nicht im Widerspruch zu den Interessen des Kapitals. Aber wie gesagt, diese politische Gleichberechtigung, die reicht eben nicht aus, um die Benachteiligung der Frauen bei der Lohnarbeit zu überwinden. Und ich denke, wir sehen auch in aktuellen Kämpfen, zum Beispiel um das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, dass die Rechte der Frauen einfach umkämpft sind und dass die in der bürgerlichen Gesellschaft immer wieder zurückgenommen werden können, weil die Gleichstellung hier einfach keine stabile Basis hat. Gerade in Krisenzeiten, so wie jetzt, da haben reaktionäre sexistische Ideologien Konjunktur und dann gibt's eben Angriffe auf Errungenschaften wie das Recht auf Abtreibung, auf öffentliche Kinderbetreuung und andere soziale Einrichtungen. Also je nach den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen können im Kapitalismus unsere Errungenschaften auch immer wieder rückgängig gemacht werden. Ja, und ich habe jetzt ja viel über die Frauen der Arbeiterklasse geredet. Und ich möchte jetzt nochmal klarstellen, also die wohlhabenden Frauen der Bourgeoisie, die sind von den meisten Faktoren der Unterdrückung der Arbeiterinnen, die ich jetzt genannt habe, ja überhaupt nicht betroffen. Also sie können für die Arbeiten als Hausfrau, als Mutter und Ehefrau einfach andere Menschen bezahlen. Sie leiden nicht unter finanzieller Abhängigkeit, weil sie kein niedrigeres Einkommen haben. Es ist schon so, dass insgesamt es eher Männer sind, die sehr viel Besitz haben, aber trotzdem hat man jetzt als Besitzerin von Produktionsmitteln nicht niedrigere Profite aufgrund des Geschlechts. Also in der Weise, wie ich es jetzt gerade für die Lohnarbeiterin erklärt habe, die einfach einen niedrigeren Lohn bekommt. Ja, und seit eben die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter weitgehend umgesetzt ist, sind die bürgerlichen Frauen eben auch nicht als Staatsbürger sozusagen benachteiligt, wie das früher war. Was sie erleben können, ist sowas wie Gewalt und Diskriminierung. Aber selbst da ist es eigentlich so, dass sie sich eben viel besser wehren können, weil sie sich einfach in der Machtposition befinden. Also wenn ich irgendwie mit meinen Bodyguards unterwegs bin, dann kann ich auch anziehen, was ich will und muss mir irgendwie keine Sorgen machen als Frau. Und natürlich haben bürgerliche Frauen auch einfach mehr Möglichkeiten, wenn sie Schwierigkeiten, Probleme haben, sich zu wehren, rechtlich, wie auch immer, und Unterstützung zu holen. Und das ist der Grund, warum wir in Bezug auf die bürgerlichen Frauen nicht von Unterdrückung sprechen. Also wir sagen, dass die Unterdrückung der Frau die Frau der Arbeiterklasse betrifft und ja, diese begriffliche Unterscheidung soll einfach auch diese realen Verhältnisse widerspiegeln. Meinst du, man kann dann trotzdem für die Arbeiterfrau im Kapitalismus von doppelter Unterdrückung oder doppelter Ausbeutung reden, wie das oft gemacht wird? Naja, also dass nicht alle Frauen unterdrückt sind, habe ich ja gerade schon gesagt. Und was jetzt die Lage der Frau der Arbeiterklasse angeht, würde ich eben sagen, die Frau der Arbeiterklasse ist als Mitglied der Arbeiterklasse erstmal unabhängig von ihrem Geschlecht ausgebeutet und unterdrückt. Als Frau der Arbeiterklasse ist sie jetzt, ich würde sagen, einer verschärften Unterdrückung ausgesetzt. Also ich glaube, entscheidend ist an der Stelle einfach, dass man diesen Zusammenhang oder das Verhältnis von Klasse und Geschlecht genau versteht und eben auch versteht, dass es keine zwei unabhängigen Kategorien sind, die man irgendwie nebeneinander stellen könnte. Und wenn wir jetzt irgendwie so doppelt sagen, dann klingt es, als ob wir zweimal das Gleiche hätten. Also quasi hier das Klassenverhältnis und da das Geschlechterverhältnis. Und das geht dann oft auch mit so einer Idee einher, dass wir quasi dementsprechend auch einen Klassenkampf und einen Geschlechterkampf führen müssen. Und das ist eben so ein bisschen die Kritik, die ich auch in Bezug auf den Patriarchatsbegriff im Prinzip so nennen würde, dass wir hier einfach nicht von zwei analogen Kategorien sprechen können und zwei analogen Kämpfen, die irgendwie gleichberechtigt nebeneinander stehen oder so, die überhaupt auch nur vergleichbar wären. Also die Klasse und das Geschlecht, die stehen einfach in einem ganz spezifischen Verhältnis zueinander. Und das ist der entscheidende Punkt. Okay, du hattest ja eben schon erklärt, dass die Situation von Arbeiterfrauen ganz anders ist als die von bürgerlichen Frauen. Was heißt das dann konkret? Also wie hängen die Interessen der Arbeiterfrauen im Speziellen mit denen der Arbeiterklasse im Allgemeinen zusammen? Und also damit meine ich jetzt natürlich mit Arbeiterklasse und Arbeiterfrauen nicht nur solche, die in der Fabrik stehen und Produktionsarbeit leisten, jetzt im klassischen Sinne, sondern alle Frauen, die keine Produktionsmittel besitzen und für sich arbeiten lassen können. Mhm. Ja, also ich denke, vielleicht sollten wir dafür noch mal ein bisschen unsere Begriffe erstmal klar haben. Wir haben jetzt ja schon die ganze Zeit von Klasse gesprochen und vielleicht, um das einfach noch mal deutlich zu machen. Na, also Klasse beschreibt die Stellung im Produktionsprozess. Das heißt, im Kapitalismus jetzt, da besitzt die Bourgeoisie eben die Produktionsmittel und muss nicht arbeiten, weil sie eben sich das Mehrprodukt aneignen kann, was von der Arbeiterklasse geschaffen wird. Und die ist wiederum gezwungen, für das Kapital zu arbeiten, weil sie eben selbst keine Produktionsmittel besitzt. Und daraus ergibt sich eben letztendlich eine Abhängigkeit, eine Ausbeutung und Unterdrückung der Arbeiterklasse. Und die kann nur aufgehoben werden, indem dieses Privateigentum an Produktionsmitteln abgeschafft wird und damit eben auch die Klassen selbst letztendlich aufgehoben werden. Da ist schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung zum biologischen Geschlecht, weil das biologische Geschlecht, das ist einfach eine Eigenschaft, die erst unter bestimmten gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen zu einer Unterdrückung der Frau geführt hat. Und es ist jetzt eben nicht unser Ziel, das biologische Geschlecht abzuschaffen, so wie wir die Klassen abschaffen, das wäre auch gar nicht möglich, sondern es geht darum, dass wir die Unterdrückung der Frauen und die Geschlechterrollen, die eben Ausdruck dieser Unterdrückung sind, überwinden. Ja, und das ist so ein bisschen dieser Zusammenhang oder das Verhältnis von Klasse und Geschlecht, was ich meine. Also es gibt eben nicht eine doppelte Unterdrückung, hier die Unterdrückung der Frau, da die Unterdrückung der Klasse, sondern diese Ursachen und der Kampf dagegen hängt zusammen und muss letztendlich auch auf Grundlage der Klasse geführt werden. Weil unser Ziel ist ja eine Gesellschaft, in der eben das gute Leben des Einzelnen und der Gesellschaft sich nicht widerspricht, sondern wirklich gegenseitig bedingt. Also wo wirklich alle Menschen nach ihren Fähigkeiten zum Reichtum der Gesellschaft beitragen können und eben auch an diesem beteiligt sind. Und so eine Gesellschaft ist ja auf die Mitarbeit aller angewiesen und hat eben aus diesem Grund auch ein inhärentes Interesse, dass alle Unterdrückung, alle Diskriminierung von Menschen abgeschafft wird und dass wirklich ja für das geistige und körperliche Wohlergehen aller Mitglieder der Gesellschaft gesorgt ist. Und das schließt natürlich auch die Überwindung jeder Benachteiligung aufgrund des Geschlechts und der Geschlechterrollen ein. Also das ist klar, dass irgendwie nach der Revolution es natürlich auch Zeit braucht, bis das wirklich vollständig umgesetzt ist. Aber was hier eben entsteht, ist die Grundlage dafür, dass Mutterschaft keine Benachteiligung bedeutet, weil eben Arbeit nicht mehr danach bewertet wird, ob sie den Profit der Kapitalisten vermehrt, sondern danach, ob sie ein nützlicher Beitrag zur Gesellschaft ist. Und das würde eben bedeuten, dass nach der sozialistischen Revolution die Geburt und Erziehung von Kindern, so wie viele andere Arbeiten, die heute eher verachtet werden und nicht wertgeschätzt werden, einfach als ein wertvoller Beitrag zur Gesellschaft anerkannt werden und eben auch entsprechend entlohnt werden. Das heißt eben, wenn eine Frau dann zum Beispiel mit der Kindererziehung beschäftigt ist oder einfach mit Schwangerschaft und Geburt und Stillzeit, anstatt im Büro oder in der Wissenschaft oder in der Fabrik zu arbeiten, dann wird ihr das nicht zum Nachteil, sondern es wird eben in der gleichen Weise von der Gesellschaft honoriert. Und diese Befreiung, die können wir eben im Kapitalismus nicht erreichen. Also der Sturz der Bourgeoisie, die Abschaffung des Privateigentums ist einfach notwendig, um so eine Gesellschaft schaffen zu können. Und das heißt, dass wir uns nicht irgendwie entscheiden müssen, wie es manchmal so klingt, zwischen Frauenbefreiung oder Klassenkampf, sondern diese Befreiung der Frau, die schaffen wir nur durch den Klassenkampf. Und an dem müssen dann natürlich auch die Frauen der Arbeiterklasse beteiligt sein. Und dafür ist es schon notwendig, also um diese aktive Beteiligung der Frauen, die ja die Hälfte der Arbeiterklasse stellen, zu ermöglichen, muss sich die gesamte Klasse unbedingt auch nach Möglichkeiten dafür einsetzen, die Lebens- und Kampfbedingungen der Frauen akut zu verbessern. Ohne natürlich jetzt der Illusion zu erliegen, dass es hier ohne einen revolutionären Klassenkampf dauerhafte Erfolge geben kann. Genau, also was ich so ein bisschen damit kritisieren will, ist so diese Alternative zwischen Frauenkampf und Klassenkampf, die teilweise in der Debatte aufgemacht wird. Weil da einfach übersehen wird auch, dass die meisten Frauen auch der Arbeiterklasse angehören und dass diese Kämpfe überhaupt nicht getrennt werden können. Ja, und also man kann ja alle möglichen Probleme jetzt, die mit der Lage der Geschlechter in der Klassengesellschaft zusammenhängen, mit einem proletarischen Klassenstandpunkt herantreten und analysieren. Und daraus ergibt sich eben, dass, ja, es gibt einerseits sowas, ja, akut wichtige Kämpfe, die konkret auch die Lage vieler Arbeiterinnen verbessern. Also da meine ich sowas wie kostenlose Kinderbetreuung oder höhere Löhne für Erzieherinnen, die auch oft Frauen sind. Und das sind auch Kämpfe, bei denen, glaube ich, schnell sichtbar wird, dass eben dieser Staat und dieses kapitalistische System der Befreiung der Frauen entgegenstehen. Genau, und dann gibt's eben auch andere Kämpfe, die sich zum Beispiel auf eine Veränderung der Sprache fokussieren, hin zum Gendern, die eben auf einer rein ideologischen Ebene stattfinden und die damit von den materiellen Ursachen der Lage der Frau eher ablenken. Genau, und das Problem an solchen Forderungen ist eben, dass es die Sprache auf die materielle Ursache der Unterdrückung überhaupt keinen Einfluss hat. Also die Benachteiligung der Frauen, die existiert und die setzt sich durch, ganz egal, ob die benannt wird oder wie die benannt wird. Und gleichzeitig ist es eben für bürgerliche Kräfte total leicht, sich für solche Forderungen zu begeistern und so Pinkwashing zu betreiben, indem sie eben zum Beispiel ihre Sprachgewohnheiten ändern und damit dann suggerieren, dass sie irgendwie für die Befreiung der Frau stehen. Und das ist auf jeden Fall schädlich, das schürt Illusionen, das verwirrt auch die Kämpfe und das müssen wir unbedingt berücksichtigen, wenn wir unsere Forderungen stellen. Ja, dieser Fokus auf Sprache ist wirklich ein bisschen albern. Es erinnert mich ein bisschen daran, wie während Corona viele Leute auf ihre Balkone gegangen sind und für die Pflegekräfte geklatscht haben. Ich meine, das ist ja nett gemeint und es ist sicherlich schön zu wissen, dass Leute an einen denken, aber es ändert halt überhaupt nichts an den Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte, ne? In dem Fall, während Corona war das ja schon auch so, dass sich da viele, viele Pflegerinnen dann darüber beschwert haben und Pfleger, aber es drängt ja überhaupt nicht jetzt den Chef dazu, zu der Einsicht, dass da jetzt bessere Arbeitsbedingungen hergestellt werden müssten oder so, ne? Es ist ja eine Symbolpolitik, die dann eigentlich eher den Wind aus den Segeln nimmt in der Praxis. Und bei der Sprache jetzt im Speziellen, bei dem Beispiel, was du genannt hast mit dem Gendern, da ist es doch im Wesentlichen so, dass Sprache so konnotiert wird, wie die Verhältnisse eben sind. Es wird sich da ja oft darauf bezogen, dass es diese eine Studie gibt, wenn man von der Arzt spricht, dass die meisten Leute dann einen männlichen Arzt im Kopf haben und dass deswegen man so Gendersprache braucht, um eben die weibliche Form dann auch mitzudenken. Was ich dazu ganz interessant fand, dass es da auf Kuba mal die analoge Studie gab und da die meisten Leute bei El Medico an eine Ärztin gedacht haben, einfach weil es viel mehr Ärztinnen als Ärzte gibt auf Kuba. Also ja, was ich damit sagen will, ich denke, die Wirklichkeit wird die Sprache immer überschatten und es ist am Ende tatsächlich einfach ein Kampf gegen Windmühlen, den man da führt, der in der Regel von den entscheidenden Kämpfen ablenkt. Also die Hoffnung darauf, damit die realen Verhältnisse von Frauen verändern zu können, ist, denke ich, wirklich ein bisschen komisch. Naja, also du hast schon mal den Frauenkampf angesprochen. Die allermeisten Leute verbinden mit Frauenkampf sicherlich erstmal den Begriff Feminismus. Welches Verhältnis sollten wir denn zum Feminismus einnehmen? Ja, also wir betrachten Feminismus als die Ideologie der bürgerlichen Frauenbewegung. Da beziehen wir uns auf Clara Zetkin oder auch Kollontai. Und wenn ich jetzt Feminismus sage, es gibt natürlich viele verschiedene Spielarten, aber denen ist eben schon allen gemeinsam, nach unserer Analyse, dass sie die entscheidende Bedeutung der Klassenherrschaft für die Geschlechterverhältnisse nicht anerkennen. Also feministische Ansätze zeigen sich zum Beispiel in so reformistischen Kämpfen und Forderungen, wo es ja zum Beispiel nur um die Förderung von Frauen geht, mit Frauenquoten oder bestimmten Räumen und Orten für Frauen, ohne dass da die Ursachen der Ungleichheit angesprochen werden. Ein anderes Beispiel sind auch so Aufrufe zum Kampf gegen das Patriarchat oder gegen Femizide, die ziemlich abstrakt bleiben und letztendlich eben auch in diese Richtung laufen, dass die entscheidenden Ursachen und die notwendigen Kämpfe nicht anerkannt werden. Und ja, der Feminismus, also die verschiedenen feministischen Ansätze, vertreten ja den Anspruch, dass sie sich für die Befreiung aller Frauen einsetzen. Und ich würde sagen, letztendlich können sie das überhaupt nicht erfüllen. Also sie können diesen eigenen Anspruch überhaupt nicht umsetzen. Und zwar ist es ja so, entweder wir wollen tatsächlich die sozialistische Revolution, die eben, wie ich gezeigt habe, wie ich erklärt habe, allein die Voraussetzung ist für eine Gesellschaft, in der Frauen wirklich frei von Unterdrückung leben können. Und ja, wenn wir das wollen, dann müssen wir uns eben als Arbeiterklasse ohne Unterschied des Geschlechts erstmal organisieren und nicht zum Beispiel alle Frauen ohne die Männer. Und der Feminismus tut aber eben genau das nicht, sondern er versucht eben, die Lage der Frauen zu verbessern, ohne den Kapitalismus anzugreifen. Und das führt eben nicht zur Befreiung aller Frauen, ne? Das habe ich erklärt. Also es gibt schon irgendwie auch so scheinradikale feministische Strömungen, die irgendwie abstrakt von Revolution sprechen oder auch ja irgendwie Klassenverhältnisse ansprechen. Aber es geht natürlich letztendlich darum, dass wir sie an ihrer Praxis messen. Und da zeigt sich, dass diese Erkenntnis der Notwendigkeit, sich als Klasse zu organisieren, nicht da ist oder nicht umgesetzt wird. Letztendlich heißt es, dass Feminismus den Kapitalismus stützt. Dass Feminismus die Ursachen der Geschlechterverhältnisse nicht aufdeckt, sondern eher verschleiert und damit letztendlich zur Aufrechterhaltung der Unterdrückung der Frauen beiträgt. Also Feminismus geht davon aus, dass eben nicht die Klassenherrschaft die Gesellschaft entscheidend prägt, sondern das Geschlechterverhältnis. Und dass es irgendwie dementsprechend sinnvoll wäre, dass sich Frauen aufgrund ihres Geschlechts gemeinsam organisieren und einen gemeinsamen Kampf führen. Es gibt ja auch so diese queerfeministische Kategorie Flinta, die genauso klassenneutral dann verwendet wird wie die feministische Kategorie Frau. Ist also auch nur eine Spielart davon. Ja, diese Orientierung ist auf jeden Fall falsch, weil es eben nicht die Frauen als einheitliche Gruppe mit gemeinsamen Interessen gibt, sondern Frauen haben eben das biologische Geschlecht gemeinsam, aber im Kapitalismus haben die Frauen und Männer der Arbeiterklasse eben das Entscheidende gemeinsam und das ist ein objektives Interesse an der Überwindung der Klassenherrschaft. Und ja, das hat sich eben auch historisch gezeigt. Also der Feminismus spaltet die Gesellschaft sozusagen an der falschen Stelle, eben eher zwischen den Geschlechtern als zwischen den Klassen. Und wer wirklich diesen feministischen Anspruch, dass keine Frau mehr unterdrückt sein soll, verwirklichen will, kann eigentlich in diesem Sinne gar kein Feminist sein, sondern sollte sich unserem Kampf für eine bessere Welt für alle anschließen, weil der Feminismus eben gar nicht in der Lage ist, diese Befreiung zu verwirklichen. Du hast jetzt den Feminismus so sehr stark auf eine klassenneutrale Vorstellung beschränkt. Es würde da sicherlich einige Leute geben, die da jetzt vehement widersprechen und viele Leute, die sich selber auch als marxistische oder materialistische Feministinnen und Feministen bezeichnen. Wie würdest du das einordnen? Ja, also letztendlich würde ich sagen, dass Feminismus letztendlich nicht vereinbar ist mit dem Marxismus. Also wenn wir Feminismus begreifen als diese Ideologie der bürgerlichen Frauenbewegung, die sich eben dadurch auszeichnet, dass sie die Unterdrückung der Frauen nicht wirklich in ihren Ursachen wissenschaftlich analysiert, also so, wie wir das jetzt versucht haben, wirklich ernsthaft sich anzuschauen, woher kommt es, was sind die entscheidenden Ursachen, was sind die entscheidenden Hebel zur Überwindung. Und da würde ich eigentlich sagen, im Prinzip ist der Marxismus oder die, wie man es nennen will, materialistisch-dialektische Analyse, die einfach das Ziel hat, die Verhältnisse zu verstehen, um sie verändern zu können und um jede Unterdrückung und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beseitigen, die ist vollkommen ausreichend, um die Lage der Frau zu analysieren und die Möglichkeiten der Befreiung auch aufzuzeigen. Also das habe ich ja im Prinzip versucht, jetzt auch zu zeigen, wie so eine Analyse aussehen kann. Und da braucht's erstmal einfach keinen Feminismus. Also das ist irgendwie eine Kritik, die eben oft vorgebracht worden ist aus einer feministischen Richtung, dass der Marxismus irgendwie die Frauen ignorieren würde. Und es gab bestimmt historisch in der Bewegung Diskriminierung gegen Frauen. Es gab bestimmte Themen, die Frauen betreffen, die einfach zu Unrecht als weniger relevant betrachtet wurden oder auch falsche theoretische und praktische Orientierungen. Aber der Marxismus als Theorie und Praxis, wie ich es jetzt eben beschrieben habe, muss nicht irgendwie durch den Feminismus korrigiert werden oder ergänzt werden. Und das zeigen eben auch die vielen Klassiker, die sich damit beschäftigt haben. Ne? Also Marx und Engels, aber auch August Bebel, Lenin, Zetkin, Kollontai. Also natürlich ist es immer möglich und ja auch gewünscht, dass ja so eine Analyse in dieser Tradition, wie wir sie jetzt auch machen, korrigiert wird, wenn das notwendig ist. Aber das Problem ist eben bei diesen verschiedenen Strömungen, na, da gibt's ja marxistischen Feminismus, materialistischen Feminismus, sozialistischen Feminismus. In unserem Text zeigen wir es so ein bisschen am Beispiel von Silvia Federici, dass die letztendlich eigentlich immer die marxistische wissenschaftliche Analyse am Ende aufgeben oder sie sogar angreifen zugunsten von einer idealistischen feministischen Perspektive. Und das liegt eben einfach daran, dass sie versuchen, diese feministische Idee mit dem Marxismus zu verbinden, obwohl die sich eigentlich widersprechen und gegenseitig ausschließen. Und wie ist es dann mit dem sogenannten Queer-Feminismus? Also wer sich jetzt länger in der linken Bewegung im gröberen Sinne oder mal an der Uni aufgehalten hat, der wird sicherlich mit dieser Strömung mal in Kontakt gekommen sein. Die ist ja inzwischen schon sehr wichtig geworden, bezieht sich in der Theorie viel auf Judith Butler und hat auch viele Überschneidungen zu intersektionalistischen Ansätzen. Ich denke, das ist schon auch eine relativ hegemoniale Auslegung der feministischen Theorie heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde vielleicht noch mal kurz so festhalten. Ne? Also ich denke, dass viele von den Leuten, die sich jetzt als feministisch oder als queer-feministisch selber bezeichnen, die ja erstmal schon einfach aus diesem Erleben heraus motiviert sind, dass die Geschlechterverhältnisse aktuell sehr, ja, gegen die Entfaltung des Menschen sind, sehr unterdrückerisch sind und dass es da eine Veränderung braucht. Und das ist ja erstmal was, das sehen wir ganz genauso. Und wir haben jetzt aber eben unsere Analyse hier vorgelegt, weil wir eben überzeugt sind, dass wir nur auf der Grundlage der Erkenntnis der bestehenden Verhältnisse und der Ursachen eine andere Gesellschaft aufbauen können. Deswegen laden wir natürlich auch alle ein, die sich jetzt, also die dieses Interesse teilen, dass sie uns irgendwie sachlich kritisieren oder auch Verbesserungsvorschläge machen. Und für uns ist es aber eben wichtig, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dass wir einfach klare Begriffe haben, auch von Geschlecht und Geschlechterrollen, um die Unterdrückung zu erklären. Ich denke, da ist eigentlich letztlich der Unterschied zwischen uns und dem Queerfeminismus, und das ist eigentlich auch ähnlich wie bei anderen feministischen Strömungen, dass da eine große Unklarheit ist in Bezug auf die eigentlichen Ursachen der Geschlechterverhältnisse. Die Probleme werden dann vor allem im Bereich des Diskurses, der Kultur und der Sprache gesehen. Und damit lenkt eben der Queerfeminismus von den eigentlichen Ursachen ab. Genau, also wenn queerfeministische Strömungen jetzt die, zum Beispiel die Realität des biologischen Geschlechts einfach leugnen oder gar nicht sehen, dann ist es natürlich auch nicht möglich, dass sie Frauenunterdrückung und den Ursprung der Geschlechterrollen verstehen. Weil das eben beides, wie ich ja erklärt habe, auch in seiner historischen Entstehung und auch in der aktuellen Ursache jetzt im Kapitalismus einfach in dem Zusammenhang zwischen biologischem Geschlecht und den Produktionsverhältnissen begründet liegt. So, jetzt ging es viel um den Mechanismus hinter der Unterdrückung von Frauen. Jetzt haben wir gerade das Thema Queerfeminismus schon mal angeschnitten. Da geht es ja auch um mehr als nur um das, was wir jetzt als Frauen verstehen. Es gibt ja auch eine zunehmend große Gruppe von Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ihrem Verhalten oder Empfinden von den gesellschaftlichen Geschlechterrollen abweichen und dann auch häufig von Stigmatisierung betroffen sind und darunter mitunter stark leiden. Die Gruppe identifiziert sich in der Regel als trans oder auch queer, wo dann auch der Queerfeminismus dran anknüpft. In welchem Verhältnis würdest du jetzt sagen, stehen biologisches Geschlecht, gesellschaftliche Geschlechterrollen und Geschlechtsidentität und inwieweit macht das nochmal ein eigenes Unterdrückungsfeld auf neben der Frauenunterdrückung? Ja, also wir haben ja festgestellt, dass Frauen aufgrund ihres biologischen Geschlechts, also eben der Funktion, die sie potenziell in der Fortpflanzung übernehmen können, eben in der Klassengesellschaft benachteiligt sind. Und es ist aber auch klar, dass eben sehr viele Menschen, nicht nur Frauen, wegen der Geschlechterrollen Probleme haben. Also sie werden diskriminiert, weil sie von den Normen abweichen, davon, was als typisch Mann, als typisch Frau gilt. Und dazu gehören natürlich auch Menschen, die nicht dieser heterosexuellen Norm entsprechen. Das sind auch Menschen, die einfach sich nicht vielleicht stereotyp ihrem Geschlecht entsprechend kleiden oder aussehen oder verhalten. Dazu gehören Frauen auch, die keine Kinder möchten, zum Beispiel. Na, und das kritisieren wir natürlich. Also ist aber klar, dass wir das nicht primär auf einer moralisch-individualistischen Ebene jetzt machen gegenüber den Menschen, die diese Rollenbilder jetzt im Einzelnen im Kopf haben, sondern es geht eben darum, dass wir uns anschauen, die gesellschaftlichen Ursachen dafür, dass diese Rollenbilder überhaupt existieren und so eine wichtige Rolle spielen. Und wir wissen eben, dass die Diskriminierung eine Folge der etablierten Geschlechterrollen ist, die erst vollständig absterben können, wenn ihre Grundlage, die auf der Produktionsweise basierenden Geschlechterverhältnisse und der Unterdrückung der Frau wegfällt. Also genau, wenn wir jetzt die Wurzel der Probleme der Menschen, die unter den Geschlechterrollen leiden, lösen wollen und eben nicht nur Symptome bekämpfen, dann kommen wir letztendlich auf das Gleiche raus, was ich jetzt schon beschrieben habe, ne? Wir wollen eine Gesellschaft, in der das biologische Geschlecht möglichst keinen Einfluss auf die gesellschaftliche Stellung hat, also dass es keine Benachteiligung bedeutet und dass Menschen sich einfach frei entfalten können als Individuen und als Mitglieder der Gesellschaft. Und ja, das hatte ich auch schon ein bisschen angesprochen, ne? Im Sozialismus hat die Arbeiterklasse als herrschende Klasse einfach ein Interesse daran, dass sich alle bestmöglich einbringen können, ihre Potenziale entfalten, geistig und körperlich gesund sind. Und der Zweck der gesellschaftlichen Produktion wird dann einfach sein, die Mittel des guten Lebens für alle zu schaffen. Wohnraum, Essen, auch Mobilität, Kultur, Sport und natürlich auch Gesundheit. Also gerade das heutige Gesundheitssystem ist ja eine totale Katastrophe. Es geht überhaupt nicht darum, die Gesundheit der Menschen zu verbessern, aufrechtzuerhalten, sondern darum, mit Hilfsbedürftigen letztlich Geld zu machen. Also wenn wir jetzt die Gesellschaft, die Produktion im Sinne des Sozialismus umgestalten, dann wird es ja der gesamten Arbeiterklasse zugutekommen, die unter der aktuellen Situation leidet. Es wird natürlich ganz besonders den Frauen zugutekommen, die eben in vielen dieser Bereiche besonders leiden. Und, das ist eben hier der Punkt, es wird auch allen zugutekommen, die aktuell unter den herrschenden Geschlechterrollen leiden, die also aufgrund von einer Abweichung von bestehenden Normen irgendwie benachteiligt sind. Und es wird auch denen zugutekommen, die medizinische Unterstützung brauchen, also die einen Leidensdruck haben. Und es wäre selbstverständlich eben auch Teil der sozialistischen Umgestaltung, dass es eben Forschung zu den Ursachen und den besten Behandlungsmöglichkeiten gibt, frei von Konzerninteressen oder Profitinteressen, dass man einfach feststellt, wie man dem Betroffenen die beste Lebensqualität geben kann. Und das heißt eben, wenn Menschen zum Beispiel eine Operation brauchen, um ihren Leidensdruck zu lindern, dann sollen sie die bekommen. Und es sollten auch aber gleichzeitig alle Möglichkeiten ausgelotet werden, wie es möglich sein kann, den Leidensdruck, den Menschen eben in Bezug auf ihr Geschlecht empfinden, und der unter Umständen zu einer Transition führen kann, anders zu lindern oder dafür zu sorgen, dass ein solcher Leidensdruck gar nicht erst entsteht. Dazu muss man schon auch nochmal sagen, dass das natürlich auch kein Automatismus ist im Sozialismus, ne? Dass jetzt gerade das Aufbrechen von Geschlechterrollen schon ein bewusster Akt nochmal sein muss. In der DDR haben wir es beispielsweise gesehen, dass da die Geschlechterrolle der Frau schon sehr weit bearbeitet wurde und die Frau im Allgemeinen als, zwar als, auch als Mutter, aber vor allem eben als selbstbewusste Werktätige oder als werktätiges Subjekt, was gesellschaftlich integriert ist, wahrgenommen wurde. Das hat natürlich viel damit zu tun gehabt, dass sie tatsächlich auch einfach die Möglichkeiten dazu hatte, am gesellschaftlichen und Arbeitsleben umfassend teilzunehmen, ne? Wir hatten die höchste Frauenerwerbsquote auf der Welt in der DDR, aber hat natürlich auch was mit der ideologischen Arbeit zu tun gehabt, die da in der Schule und so weiter gemacht wurde. Auf der anderen Seite zum Beispiel wurde das Rollenbild vom Mann nicht so richtig angetastet und da hat man dann auch gesehen, also das muss schon aktiv gemacht werden, ne? Dass der Mann jetzt im Gegensatz zur Frau nicht nur als Ernährer der Familie, sondern eben auch als Vater inszeniert wird und sich da diese Rolle aufweicht. Und das schneidet ja alles noch gar nicht direkt die Frage, die jetzt Queer-Leute vielleicht sich stellen, dass da die Geschlechterrollen zu eng sind und die sich darin nicht wiedersehen. Also ich denke, es ist schon erstmal wichtig festzustellen, es ist natürlich auch kein Automatismus, der mit der Aufhebung des Privateigentums einfach passiert, sondern es ist aber eine Voraussetzung dafür, dass wirklich nach den Bedürfnissen der Menschen überhaupt eine Ökonomie und Gesellschaft planmäßig entwickelt werden kann und da dann solche Bedürfnisse und so auch einfließen können. Vielleicht einmal nochmal kurz zu dem Punkt mit dem Ausbrechen jetzt aus den Geschlechterrollen, was dann oft bei queer Menschen passiert. Ich finde da jetzt schon nochmal anzumerken, dass es aus einer individuellen Perspektive schon total nachvollziehbar ist, dass der einfachste Umgang mit ja dem Gefühl von unpassenden Geschlechterrollen natürlich ist, sich als non-binär oder trans zu identifizieren und dem Druck dieser Geschlechterrolle dann einfach sich den zu nehmen. Aber was diese Queer-Theorie dann macht oder in der Praxis in der Regel, ist, dass das ja zu einer politischen Strategie erhoben wird. Und das ist am Ende einfach schädlich, würde ich sagen. Also das signalisiert ja zum Beispiel, wenn du keine langen Haare und engen Hosen tragen willst oder so, dann kannst du keine Frau sein, dann bezeichnest du dich als non-binär. Aber genau das reproduziert ja diese Rollenbilder, anstatt sie abzubauen. Also das Ziel muss es doch für uns sein, genau diesen Druck, diese Erwartungen abzubauen und dafür einzustehen, dass es total in Ordnung sein kann, als biologische Frau kurze Haare und Baggies zu tragen und zu skaten, statt zu reiten oder so. Also dass sich jeder Mensch in seinem Körper, so wie er ist, wohlfühlt und die Sachen machen kann und tragen kann, die er oder sie möchte, ohne sich da eingeschränkt zu fühlen. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen? Auf jeden Fall. Okay, gut. Also wir haben uns jetzt von einigen Vorstellungen abgegrenzt. Was würdest du sagen, welche Strategie und Taktik wir im Gegensatz dazu entwickeln und verfolgen müssen? Ja, also auf Grundlage von dieser Analyse, die ich jetzt natürlich nur zusammenfassend vorgestellt habe, ne, wenn es euch ausführlich interessiert, dann schaut gerne in den Text. Auf Grundlage von dieser Analyse können wir jetzt eben auch erklären, welche Rolle der Kampf um die Befreiung der Frau für unsere revolutionäre Strategie spielt. Also es heißt immer wieder so, ohne Sozialismus keine Befreiung der Frau, ohne Befreiung der Frau kein Sozialismus. Das ist aber schon auch ein bisschen missverständlich und muss erklärt werden, finde ich, weil es eben auch wieder ein bisschen so klingt, als ob das zwei Sachen wären, die so genau nebeneinander stehen. Und wir wissen eben, dass der Kampf um den Sozialismus nur dann erfolgreich sein kann, wenn auch die Frauen der Arbeiterklasse daran beteiligt sind. Ihre vollständige Befreiung werden sie aber eben erst nach der Revolution erreichen können. Also die sozialistische Revolution ist die Voraussetzung für die vollständige Befreiung der Frau und nicht andersrum. Ja, ich habe ja erklärt, ne, die Teilhabe der Frau am Aufbau und Erhalt der sozialistischen Gesellschaft ist unverzichtbar. Gleichzeitig verschwindet mit dem Privateigentum an den Produktionsmitteln die ökonomische Grundlage ihrer Unterdrückung. Und das ist eben die entscheidende Voraussetzung für die Befreiung der Frau im Sozialismus. Wobei natürlich, wie du auch richtig gesagt hast, ne, die alten Geschlechterrollen müssen auch aktiv bekämpft und überwunden werden. Ja, wir haben jetzt noch nicht zu jeder Debatte und zu jeder Detailforderung irgendwie eine fertige Positionierung. Aber ich denke, wir haben jetzt schon eine Grundlage erarbeitet, um uns zu orientieren und um auch strategische und taktische Folgerungen zu erörtern. Einige Eckpunkte sind vielleicht, dass es uns auf jeden Fall darum gehen muss, unsere Kräfte zu sammeln und keine Spaltung der Arbeiterklasse zu betreiben. Das heißt für den Aufbau der Partei, dass es eine gemeinsame Organisierung und Beschlussdisziplin geben muss und keine Trennung nach Geschlecht in diesem Bereich. Also das schließt jetzt nicht aus, dass man sich auch gezielt bestimmten Themen, von denen Frauen besonders betroffen sind, zuwendet. Das ist auch wichtig. Und dass man auch dementsprechend irgendwie Veranstaltungen und Projekte und so weiter macht. Es kann auch sinnvoll sein, dass es besondere Angebote, die besonders oder nur für Frauen sind, geben kann, um Frauen zum Beispiel bei Themen zu unterstützen, von denen sie besonders betroffen sind. Aber es wäre auf jeden Fall falsch, jetzt spezielle Frauenorganisationsstrukturen einzurichten, weil Frauen müssen gleichberechtigt und gleich verpflichtet an allen Entscheidungen und in allen Bereichen der Partei beteiligt sein. Und es darf natürlich auch nicht passieren, dass jetzt irgendwie spezielle Frauenstrukturen geschaffen werden, die dann dafür zuständig sind, sich um Frauenthemen oder Frauenkämpfe zu kümmern, sage ich mal. Also alle Kämpfe, die im Interesse proletarischer Frauen sind, sind auch im Interesse der gesamten Klasse damit und müssen auch von der gesamten Partei, dementsprechend von der gesamten Klasse, von allen getragen und geführt werden. Dass es innerhalb der Partei keine separaten Frauenstrukturen mit eigener Beschlussdisziplin geben darf, bedeutet aber nicht, dass es überhaupt keine Frauenorganisationen geben sollte. Also es ist schon denkbar, dass Massenorganisationen, also einfach Vereinigungen aufgrund bestimmter politischer Interessen, speziell für Frauen geschaffen werden. Wir wissen natürlich, wie gesagt, dass wir nicht die gesamte Unterdrückung der Frau jetzt sofort aufheben können, aber wir müssen schon auch gezielt Frauen in der politischen Arbeit fördern, damit es eben zum Beispiel nicht dazu kommt, dass eine Frau, weil sie Kinder hat, an der Organisierung gehindert wird. Also dann muss zum Beispiel Kinderbetreuung auch einfach ein Thema sein, was berücksichtigt wird. Ja, und bei unseren Forderungen geht es natürlich immer auch darum, dass wir das Verhältnis von Reform und Revolution berücksichtigen und versuchen, ja, keine Illusionen mit unseren Forderungen zu schüren. Also ein Beispiel wäre die Forderung nach höheren Löhnen, besonders auch die Anerkennung der Bedeutung von Pflege- und Gesundheitsversorgung und eben auch eine entsprechende Finanzierung. Auch zuverlässige, kostenlose und flächendeckende Kinderbetreuung wäre im Interesse aller und aber besonders der Frauen, also auch eine wichtige Forderung. Ja, aber auch Themen wie die Forderung nach legalem, sicherem und kostenlosem Schwangerschaftsabbruch gehört dazu, weil auch das einfach die Lebens- und Kampfbedingungen der Arbeiterinnen verbessert und damit auch der gesamten Klasse in ihrem Widerstand gegen das Kapital nutzt. Ja, bei allen diesen Kämpfen muss uns natürlich klar sein, wir werden immer wieder kleine Zugeständnisse erringen können, doch nur im gemeinsamen Kampf als Klasse werden wir diese Forderungen wirklich kompromisslos verwirklichen können und eine Gesellschaft schaffen, in der die Entfaltung und Entwicklung aller Menschen unabhängig vom Geschlecht als Individuen und als Mitglieder der Gemeinschaft möglich ist. Ja, und da stehen wir jetzt eben vor der Herausforderung, das konkret umzusetzen und zu vermitteln und wir hoffen, dass viele Arbeiterinnen und Werktätige diesen Kampf unterstützen, mitdenken, auch solidarisch kritisieren und mitarbeiten am Aufbau der Kommunistischen Partei als Organisation der Unterdrückten und Ausgebeuteten. Und dass sie mit uns kämpfen, auch für ein gutes Leben für alle, in Wohlstand, in Frieden und Freiheit. Okay, das war doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, Sophie. Ich denke, wir haben einige wichtige Punkte gemacht und hoffe auch, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern auch einige Gedanken und Anregungen mit auf den Weg geben konnten. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt die gerne in die Kommentare und wir versuchen darauf einzugehen. Ja, unbedingt. Also unser Text ist ja als Aufschlag für die weitere Diskussion gedacht und da sind auch durchaus noch offene Fragen. Also es steht zum Beispiel noch eine vertiefte Auseinandersetzung mit einigen Auffassungen, die so in der kommunistischen Bewegung zu diesen Fragen existieren, aus. Und ja, wir formulieren zum Beispiel schon mal eine erste Kritik am Begriff der Reproduktionsarbeit bei Federici oder am Patriarchatsbegriff. Aber ja, da gibt's einfach auch noch Fragen, an denen wir weiterarbeiten und dazu laden wir alle Interessierten ein. Es ist aber gleichzeitig so, dass die Frauenfrage ein Teilaspekt unserer Strategiediskussion ist. Uns ging es dabei jetzt erstmal darum zu zeigen, wie sich die Strategie zur Befreiung der Frau in die allgemeine Strategie der Errichtung einer klassenlosen Gesellschaft einfügt. Und wir werden uns in Zukunft eben auch mit anderen Aspekten der Strategie und Taktik beschäftigen, zum Beispiel im Rahmen der Klassenanalyse mit den aktuellen Klassenverhältnissen in Deutschland und mit strategischen und taktischen Schlussfolgerungen daraus. Bevor wir den Podcast jetzt beenden, sage ich noch ein paar Worte zur neuen Ausgabe des Theorieorgans der Kommunistischen Partei, das genauso wie dieser Podcast hier Klassenkampf und Wissenschaft heißt, natürlich nicht aus Zufall. Wir haben uns für den Parteigründungsprozess ja einige Themen vorgenommen, die wir noch weiter vertiefen müssen, um dann nächstes Jahr 2026 ein solides Programm beschließen zu können, das eben ausreichend vollständig und wissenschaftlich begründet ist, damit es uns in den kommenden Kämpfen wirklich ein zuverlässiger Kompass sein kann. Der Ausgangspunkt dafür ist der Programmentwurf, den haben wir in der ersten Ausgabe der Klassenkampf und Wissenschaft veröffentlicht, den könnt ihr auch auf unserer Website oder bei der KP vor Ort entweder online lesen oder in Print euch besorgen. Und in diesem Rahmen dieser Vertiefung und Klärung jetzt bestimmter Fragen haben wir uns eben auch bundesweit und kollektiv mit der Frauen- und Geschlechterfrage beschäftigt in den letzten Monaten. Und genau das vorläufige Ergebnis dieser Klärung bildet den Kern der neuen Heftausgabe und auch dieser Podcast-Folge. Also wenn ihr jetzt nochmal vertieft euch mit den Argumenten aus dem Podcast und noch vielen, vielen mehr beschäftigen wollt, dann schaut gerne in das Heft rein. Mit im Heft sind außerdem noch ein paar andere Texte, und zwar ein kurzer Text zur Frauenpolitik in der DDR, eine Kritik an der Einordnung des Kleinbürgertums durch die ideologische Kommission der KPD und ein übersetzter Text der PCRF aus Frankreich zum Verhältnis von Kommunisten und Gewerkschaften. Also es lohnt sich definitiv, das Heft zu lesen. Wie gesagt, auf unserer Website kommunistischepartei.de könnt ihr es kostenlos lesen, und in ausgedruckter Form bekommt ihr jetzt sowohl das letzte als auch das aktuelle, wahrscheinlich erst in ein paar Wochen bei der KP vor Ort. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao auch, Sophie. Ciao, danke. Das war Klassenkampf und Wissenschaft, der Podcast.